Zwischen gestern spät und heute früh steh ich im Niemandsland. Schlage Wurzeln, treibe Früchte, Zeit ist nicht mehr relevant. Stehe hier in Gottes Gnaden und die Welt perlt an mir ab. Und ein angeborenes Vorwärts hält den Herzschlag mir auf Trab. Ganz in Weiß und ganz in Eisen ziehen wir durch feindes Land, beugen uns vor keinem Götzen, brechen jeden Widerstand. Schenk uns heute deine Seele, sieh, wir kommen dir entgegen. Ganz in Weiß und ganz in Eisen. Friedensengel, Zähne fletschend, steigt aus dem Meer empor. Dieser Frieden ist verletzend, Welt im Taumel, sieh dich vor. Maskenbildner, Pazifisten, Herr der Fliegen, ruf zum Krieg. Lämmer an den Futtertrögen, erringen keinen Sieg. Steht das Schlachtvieh in den Ställen, kalt am Schweiß, keine Glut. Marschieren Friedenstruppen knöcheltief durch Schweineflut. Zwischen Sodom und Gomorra, Menschenopfer, freie Wahl. Licht der Welt, strahl uns entgegen, leuchte uns durchs Finstertal. Ganz in Weiß, ganz in Eisen ziehen wir durch feindes Land. Beugen uns vor keinem Götzen, brechen jeden Widerstand. Schenk uns heute deinen Segen, sieh, wir kommen dir entgegen. Ganz in Weiß und ganz in Eisen. Ganz in Eisen, ganz in Weiß. Freiheitskrampf und Volksverblödung, Kinderporno, Sodomie. Menschheitsabstieg unter Tage, Höhlenmensch, modernes Vieh. Bindungslose Menschenmasse, blindlings hinters Licht geführt. Keine Klasse, keine Rasse, zu einem Brei mutiert. Ganz in Weiß und ganz in Eisen blicke ich ins Weltenall. Ordnung ist der Welt verheißen, Heimkehr nach dem Sündenfall. Zwischen gestern, spät und heute früh steh ich im Niemandsland. Schlage Wurzeln, treibe Früchte, Zeit ist nicht mehr relevant. Ganz in Weiß und ganz in Eisen ziehen wir durch feindes Land. Beugen uns vor keinem Götzen, brechen jeden Widerstand. Ganz in Weiß, ganz in Eisen.